Tag für Tag in allen Lebenslagen find ich Kraft für meine Pflichten hier. Gott ist da, ich brauch nicht zu verzagen. Jeden Grund zur Sorge nimmt er mir. Dieser Herr will mir das Beste schenken, schickt mir Freude und auch tiefen Schmerz. Liebevoll will er mich dadurch lenken, gibt mir Ruhe und Frieden in das Herz. Hilf mir, Herr, in allen Glaubensproben zu vertrauen deinem Wort allein. Auch in diesen Zeiten will ich loben, weil du mir die Kraft gibst, stark zu sein. Hilf mir, Herr, wenn Lasten mich bedrücken, sie zu nehmen stets aus deiner Hand. Lass mich immer frohen Mutes blicken hin zu dem von dir verheißenen Land. Verheißenen Land.